Kim Yong-ju, Vorsitzender des Zentralen Präsidiums des Jugendverbandes der Japan-Koreaner, gab am 26. Mai eine Stellungnahme ab und prangerte die Entführung der DVK-Führenden durch das südkoreanische Regime an.